USA ist der LSD-Kult Gegenstand einer nationalen Debatte geworden. Nachdem der nichtmedizinische Gebrauch des Lysergsäure-Diethylamids zuerst in Künstler- und intellektuellen Kreisen sich auszubreiten begann, ist es jetzt vor allem die Jugend, Teenagerclubs und Studenten an den Hochschulen, die diese Droge zu Fahrten in innere Welten benutzt. Dass die magischen Drogen gerade in den USA zu einem nationalen Problem geworden sind, ist wohl darauf zurückzuführen, dass dort das rationale, materialistische Weltbild so dominierend geworden ist und als Reaktion die Sehnsucht nach einer tieferen, subjektiveren Wirklichkeit wachgerufen hat. Als einer der Wege zum Aus- und Durchbruch wird, neben dem sich ebenfalls immer mehr ausbreitenden Zen-Buddhismus, nun die magische Droge versucht. Ich hege Zweifel, ob bei der Profanierung einer, ihrem Wirkungscharakter nach, sakralen Droge, gerade in den USA, wo man schon mit dem harmloseren Alkohol nicht fertig wird, ihre positiven Möglichkeiten erschlossen werden können. Es ist im Gegenteil zu befürchten, dass durch die inadäquate Anwendung das LSD immer mehr in den Ruf einer Höllendroge gerät.